Da haben wir 4, 5 Mann schon gesagt. Und sie machen, sind so unverschämt. Diese Frau ist eine Amerikanerin, geben sie der Frau die Tasche und der Brot, sie spinnen wohl. Da geht dann auch wieder das andere Extrem, ja, weißt du? Da wird eine Allgemeinheit Republikaner. Ich will nicht nach dem Ich schlafe ja nicht. Wo lachst du, Arsch? Kannst du was sagen, wo ich jetzt hier lachen? Ja, du hättest mal. Ich wollte Also laut Studien, in 10 Jahren ist dieses Land fest in muslimischer Hand. In 10 Jahren. Brauchst du eine Studie für? Ich kann lesen, ich kann rechnen, ich befasse mich mit Politik, ich lese auf den Leuten. Die kaufen alles. Kann keiner jetzt für machen, keiner. Kein Politiker, kein Dummschwätzer, kein Arsch vom Bürgermeister. Ja, okay. Nee, kann auch keiner was für machen. Nee, Moschee bauen. Eine Moschee abbrennen. Ist mal blöd. Die sind ja so gestoßen, die 38, wie die das Land angegriffen haben da in 2001. Da sind die in die Jange oben, die haben hier bewaffnet. Die ganze Läden, die Bütchen, die Tankstellen, alles was mit Muslimen besetzt wurde, die waren ja nicht einfach abgestellt. Haben sie ihnen gesagt? Nee, das haben sie bei heimgehalten. Haben die, aber weißt du, was die noch erschossen haben? Die ganzen Inder mit der Turbine. Oh, das ist die sind Hindus, die sind also, ja, mit, weißt du, was der Armee sieht? Die haben eine Lappe am Kopf, ja, die müssen fallen. So reden die dann. Ja, aber die sind drüber, kannst du mal glauben. Die sind so klein mit Hut, mit Lappen am Kopf sind die so klein, da sind keiner an Bord. Die sind immer, und die laufen noch von der Weg und so. Die haben totale Angst darüber, die Muslime. Müssen sie, die müssen ja auch Angst. Ja, und hey, ja, mir Angst. Ja, hier musst du auch Angst haben. Hier musst du Angst haben. In dem einen Land. In dem einen Land. Das ist das, was ich kann. Ich kann nicht. Ich muss ruhig sein, weil ich muss. Ich kann nicht. Ja, ich da ist er jetzt laut und wenn du ruhig bist. Muss doch ruhig. Moscheen aufbauen, Moscheen abbrennen. Abbrennen. Oder brennst du da ab, ne? Was sagt er dann? In Amerika, wie kriegst du